Babys heulen Fick und verwandeln sich so leicht. Sex, Sex und Mord. Deutscher Rap ist Bier, aber macht einen auf G. Ich schreib den Text in paar Minuten, aber fick dein ganzes Leben. Triff mich in der Nacht, wie ich creep durch den Wald auf ihr Bein. Dreimal die Sechs in das Handy getippt. Will Satan anrufen, doch erreiche nur mich. Mic check 1, 2, halt die Fresse. Nutten fliegen um mich rum wie ein Haufen Mücken. Warum schreiben Nutten Neo 3 und 8? Im Gitarrenkoffer ist eine Axt. Wenn ich den Fernzünder nutze, klingt's wie der Bass. Ja, wir haben deine Muse gekreuzigt. Meine Hauptinspiration ist und bleibt, wenn Huren schreien. Jeder Rapper ist Abschaum, ich will Krieg, Hass und Nutten. Groupies wollen ficken und verwandeln sich so leicht. Sex, Sex und Mord. Deutscher Rap ist Bier, aber macht einen auf G. Ich schreib den Text in paar Minuten, aber fick dein ganzes Leben. Triff mich in der Nacht, wie ich creep durch den Wald auf ihr Bein. Dreimal die Sechs in das Handy getippt. Will Satan anrufen, doch erreiche nur mich. Mic check 1, 2, halt die Fresse. Nutten fliegen um mich rum wie ein Haufen Mücken. Warum schreiben Nutten Neo 3 und 8? Im Gitarrenkoffer ist eine Axt. Wenn ich den Fernzünder nutze, klingt's wie der Bass. Ja, wir haben deine Muse gekreuzigt.